Ausländische Massenmedien brachten jüngst Nachricht über die revolutionäre Tätigkeit des verehrten Marschalls Kim Jong-un. Die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die russische TASS, die japanische Kyodo, die chinesische Internet-Homepage Fan Chi-Wang, die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitungen und die Internet-Homepages der Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengesellschaft Rostov, der Sozialideologie und Songun-Politik Studiengesellschaft Arhangelsk und der Gruppe für die Solidarität mit der TVRK von Russland, der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pektusan, des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria berichteten darüber, dass Kim Jong-un auf dem 8. Kongress der Kinderorganisation Koreas eine Rede hielt. Die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pektusan und des Afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria teilten mit, dass sich Kim Jong-un mit den Teilnehmern des 8. Kongresses der Kinderorganisation Koreas zum Andenken fotografieren ließ. Auf den Internet-Homepages erschienen die Bilder von ihm.